was leid ich doch das karge Lob? Lass ich so mich mit. Nehme sie wieder zum Wasserrand, den Ring könnten sie haben. Was ihr wisst.